Teil 53 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Hausgesinde. Wo wust du henne? Na Walpe. Ich na Walpe, du na Walpe. Sam, sam, go wieder. Hast du auch einen Mann? Wie hätt ihn Mann? Cham. Min Mann cham, din Mann cham. Ich na Walpe, du na Walpe. Sam, sam, go wieder. Hast du auch ein Kind? Wie hätt ihn Kind? Grind. Min Kind grind, din Kind grind. Min Mann cham, din Mann cham. Ich na Walpe, du na Walpe. Sam, sam, go wieder. Hast du auch ein Weige? Wie hätt ihn Weige? Hippodeige. Mine Weige Hippodeige, diene Weige Hippodeige, mein Kind grind, din Kind grind, mein Mann cham, din Mann cham, ich no Walpe, du no Walpe, sam sam go wieder. Hast du auch einen Knecht? Wie hätt ihn Knecht? Mach mir's recht. Mein Knecht, mach mir's recht, din Knecht, mach mir's recht, mine Weige Hippodeige, diene Weige Hippodeige, mein Kind grind, din Kind grind, mein Mann cham, din Mann cham, ich no Walpe, du no Walpe, sam sam go wieder. Ende von Das Hausgesinde.